Es gilt aber innerhalb der Sippe das Grundgesetz, dass jeder, der dazugehört, auch das gleiche Recht auf Zugehörigkeit hat. In vielen Familien und Sippen wird Mitgliedern dieses Recht verwehrt. Wenn zum Beispiel ein verheirateter Mann ein uneheliches Kind hat, sagt manchmal seine Frau, von diesem Kind und seiner Mutter will ich nichts wissen. Die gehören nicht dazu. Oder wenn ein Familienmitglied ein schweres Schicksal hatte, zum Beispiel wenn die erste Frau des Großvaters im Kindbett starb, dann macht ihr Schicksal den anderen Angst. Und sie lassen sie unerwähnt, als gehöre sie nicht mehr dazu. Oder es wird einem Familienmitglied, das abweichendes Verhalten zeigt, von den anderen gesagt, du bist für uns eine Schande und deshalb schließen wir dich aus. Sehr viel überhebliche Moral heißt in der Praxis nichts anderes, als dass die einen den anderen sagen, wir haben mehr Recht dazu zu gehören als ihr. Und ihr habt weniger Recht dazu zu gehören als wir. Oder auch, ihr habt euer Recht auf Zugehörigkeit verspielt. Gut heißt dann nichts anderes als, ich habe mehr Rechte, und böse heißt nichts anderes als, du hast weniger Rechte. Auch früh verstorbenen oder totgeborenen Kindern wird dieses Recht oft abgesprochen, zum Beispiel indem sie vergessen werden. Manchmal ist es auch so, dass Eltern dem folgenden Kind den Namen des toten Kindes geben. Damit sagen sie gleichsam dem toten Kind, du gehörst nicht mehr dazu. Für dich haben wir einen Ersatz. Dann behält das tote Kind nicht einmal mehr seinen Namen. Wenn die Mitglieder einer Sippe einem Früheren sein Recht auf Zugehörigkeit verweigern, sei es, weil sie ihn verachten oder weil sie sein Schicksal fürchten oder weil sie nicht anerkennen wollen, dass er für spätere Platz gemacht hat oder wenn sie nicht anerkennen, was sie ihm sonst noch verdanken, dann ahmt ein späterer unter dem Druck des Ausgleichssinns ihn über Identifizierung nach, ohne dass er das merkt und ohne dass er sich dagegen wehren kann. Wo immer also einem Mitglied diese Zugehörigkeit verweigert wird, gibt es in der Sippe einen unwiderstehlichen Drang, die verlorene Vollkommenheit wiederherzustellen und das geschehene Unrecht auszugleichen, eben indem das ausgeschlossene Mitglied vertreten und nachgeahmt wird. Damit hängt auch zusammen, dass überlebende Familienmitglieder einem früh Verstorbenen gegenüber oft ein Schuldgefühl haben, weil sie ihr Leben gegenüber den Toten als Unrecht empfinden. Dann wollen sie das Unrecht ausgleichen, indem sie ihr Leben einschränken, ohne dass sie wissen, wieso.